Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Juhu, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 7 Minuten ungefähr sind wir unter uns, dann kommt das Fernsehen dazu und dann werde ich die Fernsehzuschauer auch begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Telefonnummer nochmal für den Fall, dass ihr mich erreichen wollt. 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Freie Themennacht, offene Show heute Nacht. Also über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Erster Anrufer ist Dirk. Ja, Dirk ist 25, hallo. Ja, hallo. Dirk, um was geht's? Weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe folgendes Problem. Und zwar habe ich mich in eine Prostituierte verliebt. Das darf doch nicht wahr sein. Doch, das darf wahr sein. In eine Prostituierte, die du oft besuchst auch, also deren Dienste du in Anspruch nimmst? Ja, ich habe ihre Dienste so zweimal in Anspruch genommen. Also so meinte ich das. Ich finde es natürlich völlig in Ordnung, wenn man sich in eine Prostituierte verliebt. Aber wenn das so in ihrem Dienst passiert, ist das meistens immer kompliziert. Aber erzähl erst mal. Ja, wie schon gesagt, also ich habe da zweimal, habe ich da ihre Dienste halt in Anspruch genommen. Ja. Und danach, ich weiß auch nicht, wie es dann halt gekommen ist. Die wohnt nicht sehr weit weg von mir. Wir haben uns dann auch mal getroffen. Ah ja. Auch privat. Ah ja. Und so ist halt passiert. Wie lange läuft das Ganze jetzt schon? Ungefähr 3,5 Monate. Was heißt passiert? Hast du auch schon außerdienstlich ihrerseits mit ihr geschlafen? Ja, ja, natürlich. Das schon? Ach so. Ja, wir sehen uns so 2-3 Mal die Woche. Also läuft da, viermal. Läuft da quasi eine richtige Beziehung schon? Da läuft schon eine richtige Beziehung, ja. Wo liegt das Problem? Ja, bei mir ist es also quasi das Problem, also dass ich damit nicht so ganz klarkomme, dass sie jetzt auch andere Männer noch außer mir hat, ist ja ein ganz klarer Fall. Ich meine, da sind ja jeden Tag, weil sie macht es auch jeden Tag wohl. Ja. Aber du bist ja selbst, zu ihr gegangen und hast ja auch ihre Dienste in Anspruch genommen. Ja gut, aber da macht man sich ja dann nicht solche Gedanken drüber und hin und her und vor allem, man rechnet ja auch damit, also man rechnet ja nicht damit, dass man sich da in so eine Frau verliebt. Mhm. Ja. Und von daher ist es schon ziemlich bitter jetzt. Ja. Ich will aber auch nicht damit aufhören. Ist sie denn in dich auch verliebt? Ja, also sie sagt es wenigstens. Glaubst du ihr das nicht so recht? Ja, also ich weiß nicht. Ich meine, gut, also wir treffen uns und haben dann auch immer eine schöne Zeit zusammen, wohl. Kannst du denn jetzt ganz entspannt und locker mit ihr schlafen? Oder gehen dir da 1000 andere Männer durch den Kopf, die das vielleicht gestern und vorgestern und so auch schon gemacht haben? Ja, also in jedem Fall. Mhm. Mhm. Das ist mein Problem. Ist sie denn in der Obhut, in dicken Anführungszeichen, eines Zuhälters? Nein, nein, das ist also... Der arbeitet für sich alleine. Ja, zum Club ist das da und... Was macht dich denn, erklär mir das doch noch ein bisschen genauer, so skeptisch, dass sie vielleicht in dich nicht richtig verknallt ist? Ja, ich weiß nicht, also, weil sie da, ich habe es auch schon mal mit ihr darüber gesprochen, also sie kommt aus Polen. Mhm. Also sie ist keine Deutsche, sie kommt aus Polen und hin und her und ich habe auch zu ihr gesagt, also hör doch damit auf und hin und her, kannst du eine anständige Arbeit, kannst du das suchen und so weiter, aber nein, das Geld würde stimmen und hin und her, wollen, ich weiß nicht, also passt ja irgendwo nicht. Was könnte sie denn machen, anders als andere Arbeit? Ja gut, ich meine, da gibt es 1000 Sachen da irgendwie, also was man noch so machen könnte. Ich meine, muss ja nicht unbedingt Modell sein, oder? Ja, natürlich gibt es 1000 andere Sachen, aber was könnte sie in ihrer Situation noch machen? Habt ihr darüber konkret auch gesprochen? Ja, also sie wird nicht gut Deutsch können, vermute ich mal. Sie hat vielleicht keine Ausbildung oder keine kompatible für uns, für Deutschland. Ja, sie kann eigentlich ziemlich gut Deutsch sprechen. Ah ja. Und Hauptsache halt irgendwas anderes, weil so komme ich irgendwo nicht damit klar. Weil das ist irgendwie schon recht merkwürdig da, wenn ich ja ganz genau weiß, also wenn sich da von mir verabschiedet, ich weiß nicht ganz genau, ich warte dann da, und ich weiß ganz genau, jetzt schläft sie gerade wieder mit einem anderen. Also, ich glaube, letztendlich ist es eine Entscheidung oder ein Signal, wie sehr sie dich liebt oder wie ernst sie das nimmt. Ich vermute mal, wenn sie wirklich ganz tief dich liebt, würde sie oder wird sie das auch sein lassen. Vielleicht solltest du der Frau ganz einfach ein bisschen Zeit geben. Ich meine, 3 Monate ist ja noch nicht lange. Und mit ihr auch ganz konkret Perspektiven überdenken und auch konkret überlegen, was könnte sie machen, wo könnte sie anfangen, was hat sie, was gelernt eigentlich in Polen? Ja, also sie hat wohl irgendwie Verkäuferin oder sonst irgendwas. Also. Wie ist es denn mit der Arbeitserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis in Deutschland? Das muss ja alles geklärt werden. Ja, ja, das hat ja alles geklärt. Also. Mhm. Also ich würde der ganzen Sache erstmal, wenn du an der Frau interessiert bist, dann würde ich jetzt auch ein bisschen ihr Zeit geben. Es ist ja für sie auch eine schwierige Situation. Sie ist in einem fremden Land und misstraut dir vielleicht auch ein bisschen, dass sie denkt, jetzt gebe ich dir diesen Job auf und dann ist der auch weg hinterher. Zeig ihr, dass du es ernst meinst. Und ich glaube, dass im Laufe der Wochen und Monate, die kommen, du auch mitbekommst, wiederum, ob sie es ernst meint. Und dann werdet ihr eine Lösung finden, bin ich ganz sicher. Ja, das wäre schon nicht schlecht, also wie schon gesagt, weil es echt eine tolle Frau neben dir war und das wäre schon schön. Ich glaube, da muss gegenseitig noch mehr Vertrauen aufgebaut werden, so ein Gefühl habe ich da, was du erzählst. Mhm. Lieber Dirk, alles Gute und grüß die Freunde von mir. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit, ich frage mal meine Regie, mit Annette. Annette, 18 Jahre, hallo. Hallo. Hallo Annette. Hallo Domian. Um was geht's? Ich habe ein kleines Problem und zwar habe ich Angst, dass ich, wenn ich so weitermache, die Beziehung zwischen mir und meinem Freund kaputt mache. Warum? Weil ich, sagen wir mal, das ist der erste richtige Freund, auch mit dem ich sexuellen Kontakt habe. Ja. Und ich mache eigentlich in dieser Beziehung ziemlich viele Fehler, die mir aber auch leid tun danach. Welche denn zum Beispiel? Ganz zu Anfang unserer Beziehung habe ich mich vor seinen Augen mit einem anderen rumgeküsst. Dann habe ich, vor einem halben Jahr bin ich dann mit seinem besten Freund ins Bett gestiegen. Hm? Warum tust du denn solche Sachen? Ich sag mal, das ist zwar keine Entschuldigung, aber ich bin damals mit seinem Freund ins Bett gegangen, weil ich mich durch ihn vernachlässigt gefühlt habe. Er fährt LKW. Mhm. Und ist dann den ganzen Tag nicht da und Wochenende will er dann auch noch mit seinen Freunden unterwegs sein. Mhm. Und dann ist es eben passiert. Das hat ja auch alles damit angefangen, dass wir einen Freund eifersüchtig machen wollten. Aber so machst du natürlich wirklich alles kaputt, ne? Das ist auch kein Weg, vielleicht deine Unzufriedenheit in Zufriedenheit umzuwandeln. Ja, mir ging es ja da auch nicht gerade um Sex, sondern einfach nur, dass ich jemanden hatte, der mir nah war. Mhm. Wie ist denn dein Freund jetzt darauf? Wie reagiert er denn auf all diese Sachen? Ich meine, das haben wir jetzt hinter uns gelassen. Bloß es kommen immer wieder neue Fehler. Meinerseits, aber auch seinerseits. Mhm. Und ich habe eben Angst, dass dadurch unsere Beziehung irgendwann zur Brüche gehen kann. Mhm. Hat er das denn schon so angedroht, dass er quasi das gesagt hat, wenn du so weitermachst dann? Also zweimal hat er mich schon rausgeschmissen, hat mich dann aber nach ein paar Stunden wiedergeholt. Mhm. Also ich weiß nicht. Und dann jedes Mal, wenn wir uns dann streiten, dann. Annette, ich mache mal eben eine kurze Unterbrechung, weil das Fernsehen sich zuschaltet und ich will mal eben die Fernsehzuschauer begrüßen, ja? Kleinen Moment mal eben. Jetzt geht's gleich los hier. Ihr Lieben, vor den Fernsehapparaten, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. 7 Minuten Verspätung, ich bitte es zu entschuldigen, wir haben hier im Radio schon angefangen. Und ich rede gerade mit Annette. Annette ist 18 Jahre und Annette hat Angst, dass sie ihre Beziehung kaputt macht. Weil sie hat eigentlich einen tollen Freund, den sie sehr liebt, ist auch ihr erster Freund. Aber sie macht immer wieder welche verrückten Aktionen, die das Ganze zu zerstören drohen. Annette, sag nochmal, damit die Leute ganz informiert jetzt sind, welche Aktionen sind das? Du hast gerade davon erzählt, dass du mit seinem besten Freund geschlafen hast. Ja, ich bin damals mit seinem besten Freund ins Bett gegangen, weil ich mich durch ihn vernachlässigt gefühlt habe, weil er nicht mehr da war und ich irgendwo Zuneigung gesucht habe. Er ist Fernfahrer, sagst du, vom Beruf? Nee, er fährt zwar LKW, aber im Nahverkehr. Das heißt, er ist zwar abends da, aber ist dann immer so müde, haut sich aufs Sofa und dann geht er auch nach einer Zeit ins Bett. Und am Wochenende hat er Lust auf seine Kumpels und die wollen dann so viel Feuerwehr, Bier trinken, so dahin. Wie hat er denn, bleiben wir bei diesem einen Beispiel mal, als du mit seinem besten Freund da was hattest, war er sehr sauer, hat er getobt? Er hat es eigentlich ganz ruhig aufgenommen, weil, es war ja, wenn man so sagt, auch einerseits seine Schuld. Das hat damit angefangen, dass wir einen Feuerwehrkamerad von ihm weil er noch Jungfrau war, ärgern wollten. Mhm. Da haben wir so getan, als würde ich mit den Freunden hier saßen, nach und nach nach drüben gehen und ins Bett steigen, was ich natürlich nie machen würde. Mhm. Ja, und dann kam das eben dazu, dass er und sein Freund, dass wir dann 3 Jahre gemacht haben. Mhm. Ja, und dann kam es irgendwann dazu, dass wir dann alleine rübergegangen sind. Mhm. Also, na gut, dann hat sich das ja schon irgendwie so eingefädelt. Ne? Du sagst aber jetzt doch rein von deiner Selbstwahrnehmung und von der Selbsterkenntnis her, wenn ich so weitermache, mache ich es kaputt. Warum machst du es denn dann so weiter? Ich meine, das ist jetzt eigentlich eine vergessene Sache. Mhm. Also in unserer Beziehung. Was ist denn aktuell jetzt? Dass ich suizidgefährdet bin. Warum? Ja, dass dann wir uns streiten und er dann sagt, ja, du kannst jetzt gehen, dass ich dann sage, ja, dann bringe ich mich um. Und wie reagiert er darauf, wenn du das anrufst? Da ich es schon einmal gemacht habe, oder sagen wir jetzt zweimal, einmal bei ihm und einmal bei meinen Eltern, aber das ist schon Jahre her bei meinen Eltern, hat er dann das letzte Mal, als wir uns gestritten haben, die Polizei gerufen, worauf ich dann abgehauen bin und gewartet habe, bis die Polizei weg war. Was hast du denn bei den letzten Versuchen gemacht? Hast du Tabletten genommen oder was hast du gemacht? Ich habe Tabletten genommen und er hat es dann nachher auch gesehen, dass ich sie genommen habe. Ich habe sie noch genommen, während er reinkam, als von der Arbeit kam. Annette, ich will dir mal was sagen. So, auf diese Art und Weise wirst du die Liebe von deinem Freund mit Sicherheit nicht zurückbekommen und mit Sicherheit nicht stabiler machen, als sie vielleicht noch ist. Wenn du nicht schon alles wirklich auch kaputt gemacht hast. Ich glaube, das ist der größte Hammer, den man einem Partner antun kann, wenn man sagt, wenn das und das nicht passiert, bringe ich mich um. So war es ja nicht, dass ich gesagt habe, wenn das und das nicht passiert, dann bringe ich mich um. Das ist einfach nur so, dass der Druck von unten von seinen Eltern kommt, von wegen, ja, ich könnte ja arbeiten gehen, ich bin dick geworden und wir streiten uns ja auch nur über Kleinigkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass er irgendein dünnen Mädel hinterherläuft, weil ich ihm dicker bin. Und das tut mir dann in dem Moment weh. Und dann sage ich, du, was soll ich denn das? Du weißt ganz genau, dass es mir weh tut. Und dann fängt der Streit an, dann fängt eben ein neuer Streit an. Oder über den Haushalt, alles Mögliche. Also ihr wohnt zusammen und führt quasi ein eheähnliches Verhältnis. Genau. Wie alt ist er eigentlich? Er ist 21. 21. Liebt er dich denn noch? Also er sagt, er tut es. Ich hoffe es natürlich. Aber ihr seid ständig am Streiten? Also wegen, sagen wir oftmals und wegen Kleinigkeiten? Na, ich denke mal, dass das, also jetzt ist es wieder ein paar Wochen her. Das legt sich dann auch wieder und dann kommt irgendein Druck von unten wieder. Ja, ich könnte ja arbeiten gehen. Darf ich dir mal fragen, warum du nicht arbeiten gehst? Ich habe damals meine Lehre abgebrochen, wollte woanders weiterarbeiten, habe es aber nicht geschafft. Und dann habe ich eben überall rumtelefoniert, ob ich nicht irgendwo eine Putzstelle kriege oder Küchenhilfe. Bin stundenlang durch die Stadt rumgerannt und habe gefragt, ob die nicht irgendwen brauchen. Aber ich finde eben im Moment nichts. Aber nun bist du erst 18 Jahre alt und so kann es ja nicht weitergehen. Und du sollst ja auch nicht immer nur von einem Mann abhängig sein, materiell und finanziell. Du könntest dich doch bemühen, vielleicht nochmal eine neue Ausbildung anzufangen. Ich meine, ich habe mich ja bemüht, ich habe ja auch Bewerbungen geschrieben, ich musste auch zu Eignungstesten, bin aber durchgefallen. Nach dem halben Test haben die zu mir gesagt, ja, wir brauchen gar nicht weitermachen, das hat keinen Sinn. Weil ich eben in Rechtschreibung zu schlecht bin und wenn da eben ein Diktat kommt und ich da zu viele Fehler mache. Ja, verstehe. Dann gäbe es aber vielleicht andere Möglichkeiten, dass du dich irgendwie über Volkshochschulen, ich weiß es nicht, irgendwelche Maßnahmen des Arbeitsamtes einfach nachqualifizierst und noch was lernst. Das ist doch wichtig. Ja, ich mache, also ich habe da so vielleicht eine Maßnahme mitgemacht. Weißt du, was er erinnert? Ich glaube ganz einfach, dass das auch daher rührt, dass du sitzt den ganzen Tag zu Hause, ne? Du sitzt den ganzen Tag zu Hause, dein Freund ist den ganzen Tag am Arbeiten. Und das natürlich eine Grundunzufriedenheit bei dir ist, weil du ja eigentlich so kein eigenes, eigenständiges Leben hast. Und dein Freund arbeitet den ganzen Tag, ist fertig und du hast die großen Erwartungen dann, wenn er nach Hause kommt. Und du bist dann auch noch unter Druck gesetzt von deiner Familie und dann hast du zugenommen, was dir wahrscheinlich selbst auch nicht gefällt. Ich finde, dass du dein eigenes Leben mehr erstmal in den Griff nehmen müsstest und solltest. Nun ist das leichter gesagt als getan, das weiß ich. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin, mit der Anna, jetzt mal redest. Über die diversen Maßnahmen, die man da so ergreifen kann. Ihr könnt mal gemeinsam abklopfen, was du schon unternommen hast. Ich finde, du musst was machen, du musst was lernen. Du musst auch ein eigenständiges Leben aufbauen. Ich könnte fast schwören, dass auch eure Beziehung dann besser läuft, wenn du selbstbewusster dein eigenes Ding auch hast. Du kannst ja nicht mit deinen 18 Jahren jetzt immer zu Hause sitzen und auf deinen Mann warten. Mensch, das will ich ja auch nicht, weil ich fühle mich ja selber unwohl, genau, wenn ich die ganze Zeit zu Hause sitze. Genau. Ich sitze dann wirklich nur hier, räume eine halbe Stunde die Wohnung auf, dann sitze ich vorm Fernseher, genau, und kann nichts machen. So, und da muss was dran verändert werden. Und ich schlage vor, dass du in aller Ruhe jetzt mit meiner Psychologin darüber redest. Okay. Okay. Ja, und ich wünsche alles Gute und toi, toi, toi. Danke. Tschüss, Anna. Tschüss. Annette, Anna heißt die Psychologin. Ach, alles wieder durcheinander hier. Sabrina und die... Hey, was habe ich denn hier? Hier ist Sabrina, die ist 10 Jahre alt. Stimmt das? Ja. Mensch, Sabrina, du bist noch auf. Ja. Und nicht müde. Nein. Wann gehst du denn normalerweise ins Bett? Also, wenn ich zur Schule muss, gehe ich schon um 8 ins Bett. Um 8 Uhr schon? Das ist ja früh. Ja. Ja. Und wenn du nicht in die Schule musst, dann lässt du richtig die Sau raus und bleibst die ganze Nacht auf, oder wie? Ja, genau. Aber die Mama weiß Bescheid, ne? Ja. Ich lese nämlich hier auf meinem Computer, dass die Mutter, deine Mutter, auch bei dir ist. Ja. Ne? Die ist 47 Jahre alt. Ja. Und die Mutter heißt Katrin, stimmt das? Ja. Warum hast du denn angerufen, Sabrina? Ich wurde am letzten Montag angeschossen. Mit einem Luftgewehr. Angeschossen? Ja. Erzähl mir genau. Ich saß hinterm Haus mit meinen Freundinnen, hab gesprochen und gespielt. Mhm. Und dann haben die beiden, also meine Kumpels, so eine Mutprobe gemacht, dass ich halt die Zielscheibe sein sollte, dass sie mich anschießen. Wie alt sind die Kumpels denn? In deinem also, Alter? Nein, 13 und 16. 13 und 16. Und die haben so ein Gewehr, so ein Luftgewehr? Ja. Woher denn? Von ihren Eltern. Und dann musstest du dich da hinstellen, so richtig wie man das im Fernsehen so kennt? Nein, so, ich saß ja mit meinen Freundinnen in der Hocke und dann habe ich so schnell gar nicht gucken können, wie er so schnell auf mich schießen konnte. Hast du denn gesagt, okay, das können wir machen? Oder haben die dich quasi ganz schnell dazu gedrängt? Die haben mich ganz schnell dazu gedrängt. Und dann haben die auf dich geschossen? Ja. Und waren da noch andere Mädchen um dich herum oder andere Kinder? Ja, zwei Freundinnen von mir. Und du bist als Einzige dann auch getroffen worden? Ja. Angeschossen worden? Ja. Wo bist du angeschossen worden? Am Kiefer. Am Kiefer, im Gesicht sogar? Ja. Und was war das für ein Gefühl in dem ersten Moment? Ja, die Stelle war erstmal blau, also das war erst nur so ein Streifenschuss. Mhm. Dann bin ich, habe ich ein bisschen geweint, bin nach Hause gelaufen, hat meine Mama das erzählt. Und dann hat meine Mama aus dem Fenster gerufen, was soll das? Mhm. Und da hat der eine Junge, der das gemacht hat, gesagt, das war aus Versehen. Mhm. Da hat meine Mutti gesagt, tolle Entschuldigung. Und dann? Hat meine Mutti ihn einen Tag später nochmal vom Einkaufen gefragt, wie ist das denn jetzt nun passiert? Ja, ich wollte ja sie gar nicht auf sie schießen. Mensch, Sabrina, hat das auch geblutet hinterher? Nein, das hat nicht geblutet. Also hast du noch Glück gehabt, ne? Ja, das war dann, es hat nur so ein bisschen geblutet. Es war ein Streifschuss. Ja. Ne? Wie ist es jetzt? Ist das schon so ein bisschen verheilt? Ist da eine Kruste oder... Ja, da ist noch eine Kruste, aber ich habe immer noch Schmerzen. Warst du denn auch beim Arzt oder im Krankenhaus? Nein, ich war beim Röntgen, also... Mhm. Und von innen, also die Knochen oder so ist nicht verletzt? Nein, das war nur so eine Prellung. Ja, Gott sei Dank, ne? Gott sei Dank. Haben die einmal auf dich geschossen oder mehrmals? Der eine Junge, der 16-Jährige, hat auf mich einmal geschossen und der andere 13-Jährige... ich bin kurz aufgestanden, da hat er mich zum Glück am Schuh getroffen. Und das ist dann abgeprallt? Ja. Also es hätte ganz schlimm enden können, ne? Das ja. Ganze. Hast du nicht in dem Moment irrsinnig Angst gehabt? Ja, ich traue mich gar nicht mehr rauszugehen. Das glaube ich. Auch in dem Moment, wenn man dann diesen Schuss hört und man sieht ja die, das ist ja eine wie groß ist die Pistole, die Waffe, so ein langes Gewehr, ne, ist das gewesen? Ja, also so mittelgroß. Mittelgroß. Ja. Da hat man doch wahrscheinlich panische Angst, ne, in dem Moment auch. Ja, klar. Und man weiß gar nicht, was einem geschieht oder was einem widerfährt, ne? Meine Lehrerin habe ich das erzählt und die glaubt mir das erst gar nicht. Aber jetzt wird sie es hoffentlich glauben, ne, nachdem... Meine Mutter hat seit diesem Tag jämmerliche Schmerzen in den Armen. Vielleicht ist das eine Lähmung. Aus Schock und Angst. Ja. Jetzt gib mir mal deine Mama, Sabrina. Wir unterhalten uns gleich nochmal ganz kurz. Gib ihr mal den Telefonhörer. Ja, ich wollte noch zu der Vorgängerin von mir sagen, ja? Dass sie sich trennen soll. Meine Mutti hat das auch schon erlebt. Hat die auch erlebt? Ja. Ja. Naja, im Moment ist sie bei meiner Psychologin und die wird dir sicher auch noch ein paar gute Ratschläge geben. Aber danke auch für deinen Ratschlag. Ja, okay. Jetzt gibst du nochmal deine Mama. Ja, okay. Mhm. Hallo. Jetzt bin ich mit der Mutter verbunden, mit der Katrin. Ist das richtig? Ja, richtig. Du bist 47 Jahre alt und deine sehr nette kleine Tochter, mit der ich gerade gesprochen habe. Ja, das ist die süßeste, die jetzt auf der Welt ist. Allerdings, für 10 Jahre redet sie so fit und so klar. Ja. Das ist ja schon toll. Die musste auch schon viel erleben. Jetzt sag mir doch mal bitte, Katrin, was ist denn da passiert? Wie kommen die Jungs denn an so eine Waffe? Ja, das weiß ich nicht. Der hat von seinen Eltern, sagte der eine, die Waffen, der hat so ein Waffenlager und dann hat er die genommen und hat da einfach draußen losgeballert. Das ist ja unglaublich. Was hätten für schlimme Dinge passieren können? Es ist ja so ja, noch gut. Ich habe gesagt, 10 Zentimeter höher und meine Tochter wäre erblindet, ne? Unglaublich. Ich wär nicht mehr meines Lebens froh geworden. Ich habe ein behindertes Kind seit 23 Jahren und ich habe das schon schwer zu tun und ich bin froh, dass die Kinder so fit ist und so gut. Jetzt sag mal, Katrin, hast du denn jetzt auch Schritte eingeleitet? Warst du bei der Polizei? Ich war nicht bei der Polizei. Warum nicht? Ich habe es hier unheimlich schwer. Ich bin die einzige Deutsche. Mhm. Wohnen alles nur Ausländer. Mhm. Ich bin leider Gottes arbeitslos. Mhm. Und ein Sozialempfänger. Und ich muss von der Wohnung leben und vom Sozialamt leben. So, du und hast Angst, verstehe ich das ich richtig? Hast Angst du, wenn, hast du, wenn, du hast Angst, wenn du zur Polizei gehst, dass die Nachbarn, wer auch immer und wie auch immer, dir das Leben sehr schwer machen? Ja. Ja. Sehr schwer. Die haben mir es schon schwer gemacht. Weil meine Tochter eben so intelligent und pfiffig ist und ich habe mit dem Vater gesprochen, ich habe mit den Eltern gesprochen, mit allen. Ich habe das gesagt, ich möchte das in friedlichen Regeln. Und was haben die Eltern von diesem Jungen gesagt? Ja, sie haben die Waffen weggeworfen, angeblich. Mhm. Ja. Aber sie sprechen seitdem nicht mehr mit mir. Ich habe keinen Kontakt mehr zu keinem Nachbarn. Haben die dir gedroht? Nach dem Motto, wenn du was sagst bei der Polizei, dann geht's dir hier nicht. Nein, das nicht, das nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich verstehe auf der einen Seite deine Ängste, Katrin. Auf der anderen Seite ruft natürlich alles auch in mir. Das muss zur Anzeige gebracht werden, um noch weiteres Unheil unter Umständen zu vermeiden. Das kann ja nicht sein. Ich war ja beim Arzt und ich habe gesagt, wenn sich es könnten, es ist ja, sie hat da das ganz mild geschildert, ne? Mhm. Aber es ist ja, der Kiefer ist ja durch den Streifschuss muss sie zum Zahnarzt. Mhm. Also ist schon was kaputt gegangen. Da ist was kaputt gegangen. Und das hat sich durch das Röntgenbild durch den Spezialisten rausgestellt. Und ich muss unbedingt zum Zahnarzt. Mhm. Sonst kommt der zweite Zahn, der jetzt rauskommen muss, nicht richtig raus. Das ist angegriffen. Ne? Mhm. Ja, und dann habe ich mit ihm gesprochen. Und da hat er gesagt, was willst du von mir? Ne? Und dann kommt gleich die Faust wieder. Wie, Moment, der Arzt hat gesagt, was willst du von mir? Nein, der Nachbar. Ich habe den Nachbarn das gesagt. Mhm. Und ich trau mich ja gar nicht mehr raus, wenn es klingelt. Mein Gott, was für eine Situation, was für Zustände, dass es so etwas überhaupt gibt. Ich will hier weg. Ich wollte gerade sagen, das Allerbeste ist wahrscheinlich, aber so einfach geht das ja nur auch nicht, dass du da wegziehst. Nein, aber das klappt nicht, weil ich das nicht kann, weil ich finanziell nicht kann und mit meinen Kindern sowieso nicht. Was hast du Angst, wenn es bei dir an der Tür klingelt? Die Kleine, hat sie gerade gesagt, hat Angst rauszugehen. Ja. Also ihr lebt dann nur in Angst und Schrecken und es könnte jeden Tag wieder was Neues passieren. Ja. Wir leben nur noch in Angst und Schrecken. Mein linker Arm ist gelähmt seit dieser Sache. Ich kann nicht mehr. Ja, das ist so eine psychosomatische Reaktion wahrscheinlich. Du hast Angst und Schock und alles mögliche. Ja, weil ich sowas nicht gewöhnt bin. Ich hasse Waffen und ich hasse überhaupt Gewalt und Streit. Sag mal, du bist die einzige Deutsche, die da wohnt. In dem Haus oder in dem ganzen Viertel? In dem ganzen Viertel. Was sind denn das für Leute? Aus welchen Nationalitäten setzen die sich zusammen? Russen, Deutsche, Türken, Kurden und so. Ist nicht alles schlecht. Mhm. Das will ich ja nicht sagen. Mhm. Ich habe auch mit manchen guten Kontakt. Mhm. Ne? Mhm. Also ich will. Ja, aber allen anderen glauben, das sind Baptisten und ach, ich weiß nicht. Mhm. Ich habe mit denen überhaupt keinen persönlichen Kontakt. Mhm. Sowas kenne ich nicht. So, pass mal auf, Katrin. Ich weigere mich irgendwie innerlich dem zuzustimmen, dass man jetzt aus Angst da nichts macht. Ich finde, dass so etwas gemacht werden sollte. Dieses beraten wir aber nicht hier in aller Öffentlichkeit. Ja. Wir werden dich gleich nochmal zurückrufen. Okay. Das heißt, meine Psychologin ruft dich an und wir überlegen da mal ein paar Sachen, was man vielleicht doch tun könnte, aber so, dass ihr nicht gefährdet seid. Ja. Und ich hoffe, dass das etwas gelingt und dass wir euch ein bisschen helfen können. Ich danke dir. Und du gibst mir nochmal deine kleine, süße, nette Tochter. Ja, die möchte gerne von dir ein Autogramm. Gib sie mir nochmal persönlich. Tschüss, Katrin. Hi. Sabrina. Ja. Du bist aber wirklich ein sehr, sehr nettes Mädchen, muss ich dir jetzt in aller Offenheit mal sagen. Danke. Mann. Und so tapfer. Du hast das ja noch harmloser beschrieben, als es eigentlich ist, diesen Streifschuss. Ich habe deine Mama gerade was gesagt. Vielleicht können wir euch ja doch ein bisschen helfen. So ein kleines bisschen zumindest. Denn das ist ja auch kein Zustand. Das kann ja nicht auf Dauer so weitergehen, dass du Angst hast, vor die Tür zu gehen. Ne? Wie verbringst du denn überhaupt deine Freizeit jetzt? Bist du immer in der Wohnung? Ja, also am Wochenende, also heute so gesagt, kommt meine Freundin zu mir. Mhm. Und wir spielen dann halt immer. Aber in der Wohnung? Ja. Ihr traut euch nicht runter zu gehen, rauszugehen? Nein. Ja. Ich habe noch eine Frage. Könnte ich und meine Freundin ein Autogramm haben? Aber klar, auf jeden Fall. Wir rufen euch ja gleich sowieso nochmal zurück und dann gibt deine Mutter uns eure Adresse und dann kriegst du Autogramme, so viel du haben möchtest. Okay. Ja? Liebe Sabrina, ja. Alles Gute und ich bin sehr froh, dass dir nichts wirklich Schlimmes passiert ist. Ja, okay. Und bleib weiter so, wie du bist. Das gefällt mir sehr gut. Okay. Tschüss, Sabrina. Tschüss. Und deine Sendung finde ich sehr toll. Das ist super lieb von dir, dass du das sagst. Tolles Kompliment. Tschüss. Ich muss ja eben an der Regie kurz was sagen. Bleib mal bitte dran. So, und jetzt sind wir verbunden mit Doris. Und Doris ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Doris. Doris, dein Thema. Ich wollte zu dem gestrigen Thema noch was sagen. Ja, zu dem traurigen Thema gestern, ne? Die schwerste Stunde meines Lebens. Ja, der schwerste Tag meines Lebens. Ja, und davon hatte ich gleich zwei. Und zwar ist das vor 5 Jahren gewesen. Was war da? Ich war zum Lehrgang und habe dann mittags Besuch bekommen von 2 Herren von der Mordkommission, die mir mitteilten, dass mein Sohn tot ist. Wie alt war dein Sohn? Mein Sohn war zum damaligen Zeitpunkt 21 Jahre alt. Und was ist da genau passiert? Wir hatten uns so ein bisschen gestritten. Mhm. Und wohnte er denn zu der Zeit noch bei dir? Nein, er ist kurz vorher ausgezogen. Mhm. Mhm. Also ein Vierteljahr ungefähr vorher ist er ausgezogen. Eine Woche haben wir uns nicht gesehen, nicht gesprochen. Aber dann war das alles wieder okay. Und er wohnte mit einem Freund zusammen in der WG. Ja. Hatte eine Freundin und ist am Wochenende immer zu dieser Freundin. Mhm. Und also von Freitag bis Montag. Ja, und der Freund, der war eifersüchtig auf die Freundin meines Sohnes. Mhm. Ich habe dann im November zur Gerichtsverhandlung erst erfahren, dass der Freund eben sich mehr zu Männern hingezogen fühlte und mit meinem Sohn eine Liebesbeziehung eingehen wollte. Wollte, aber da ist noch nichts passiert. Nein, mein Sohn wollte das nicht. Und war dieser Freund der Täter auch? Ja, er hat gewartet, er hat einen Streit angefangen und mein Sohn hat aber gesagt, er ist müde, er legt sich erstmal hin und schläft. Sie können dann später drüber sprechen und ja, und als dann mein Sohn eingeschlafen war, hat er geschossen. Er hat ihn im Schlaf erschossen? Ja. So feige war er. Und unter Drogen? Ja. Was hat er für Drogen genommen gehabt, weißt du das? Das weiß ich nicht. Wohin hat er ihn geschossen? Die gesamte linke Gesichtshälfte weg. Mit einem Revolver? Irgendeine scharf gemachte Schreckschusspistole oder so. Keine Ahnung. Ein Schuss oder mehrere? Mehrere wohl. Mhm. Ja, und... War dein Sohn denn, ist der sofort gestorben? War er tot sofort? Also zur Gerichtsverhandlung sagte die Gutachterin, dass er wohl noch eine Weile gelebt hätte. Dass der Täter wohl ausgesagt hat, dass er in der Küche gesessen hat und wohl eine Zigarette geraucht hat und ihn noch hat atmen hören, also so röcheln. Aber man hätte selbst von ärztlicher Seite ja nichts mehr machen können. Ja, und dann ist er 3 Tage lang durch Berlin. Der Täter. Spaziert, ja. Mhm. Hat sich dann irgendwann selber gestellt. Wer hat denn, wenn ich das zwischendurch kurz fragen darf, wer hat denn deinen Sohn denn dann gefunden? Erst nachdem der Täter sich gestellt hat? Der Vater des Täters. Der kam in die Wohnung und hat es gesehen? Ja. Mhm. Also das war alles ziemlich verworren mit dem Vater und so. Und auf jeden Fall hat er sich aber nach 3 Tagen selbst gestellt, der Täter. Ja, so wurde das dann gesagt. Mhm. Ja, und dann ist er verurteilt worden zu 7,5 Jahren wegen Mord. Nach dem Jugendstrafrecht. Wie alt war der Täter damals? Er war 19 oder 20. Mhm. Ja, und dann ist er nach 1,5 Jahren ist er regelmäßig in Freigang gekommen. Und seit Ende vorigen Jahres ist er ganz entlassen wieder. Unglaublich. Unglaublich. Wenn ich sowas höre, könnte ich immer platzen vor Wut. Ja. 1,5 Jahre nur. Nach so einem schweren Verbrechen. Und ist jetzt schon wieder draußen. Ja. Und ihm geht's gut und das ist auch mein Ärger, dass es solchen Leuten, denen geht's immer gut. Und den Leuten, oder den Leuten, die es dann betrifft, denen geht's überhaupt nicht gut. Natürlich. Meine Tochter hat vor 2 Jahren, nicht weil sie sich umbringen wollte, sondern weil sie einfach mit der ganzen Situation und allem nicht mehr klarkam, hat sie Tabletten geschluckt, zu viel Beruhigungstabletten. Sie wollte sich nur beruhigen, ne? Mhm. Ja, und wir haben auch nach wie vor immer noch Ärger. Oh, Moment mal, und deine Tochter ist auch verstorben? Nein, meine Tochter, wir haben sie gleich ins Krankenhaus gebracht, da wurde der Magen ausgepumpt. Du hast gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, der schwerste Tag meines Lebens war das Thema. Da hast du gesagt, das waren 2 Tage oder 2-mal. Wie hast du das gemeint? Ja, der 2. Tag war dann die Beisetzung meines Sohnes. Wie war das? Das war furchtbar. Und meine Tochter wollte gar nicht mitgehen. Mhm. Und kurz bevor wir dann losgefahren sind, hat sie sich dann doch noch ganz schnell umgezogen und ist doch noch mitgekommen. Wie alt ist denn deine Tochter oder wie alt war sie damals? Damals war sie 11. Das war auch noch ein Mädel, ne? Ja, 11 Jahre alt. Mhm. Ja, und dann die ganzen Freunde und ehemaligen Arbeitskollegen von meinem Sohn und ja, und dem besten Freund von meinem Sohn, der ist dann noch zusammengebrochen. Und also das war auch wieder so ein schlimmer Tag. Mhm. Und das bleibt eben in Erinnerung. Natürlich, natürlich. Und da sind 5 Jahre gar keine Zeit. Ne? Man kommt auch nicht zur Ruhe. Ja. Jetzt habe ich Ärger mit dem Landesversorgungsamt. Warum? Ich hatte einen Opferentschädigungsantrag gestellt, der wurde abgelehnt. Mit der Begründung, dass meine gesundheitlichen Schäden nicht durch den Tod meines Sohnes hervorgerufen wurden, sondern weil ich angeblich eine unbewältigte Beziehungsproblematik zu ihm gehabt hätte. Haben die Fachleute festgestellt? Nein, sagen die Mitarbeiter des Landesversorgungsamts. Ach, die Mitarbeiter, das sind gar keine Fachleute. Das sind keine Fachleute. Mhm. Es ist ein 48 Seiten langes ärztliches Gutachten erstellt worden. Und in dem Gutachten wurden vor 2,5 Jahren beantragt, bei mir Minderung der Erwerbsfähigkeit um 40. Ich habe nie was davon gehört, nie was gesehen. Man hat mir nie was gesagt. Ich habe das jetzt erst erfahren, nachdem ich den Widerspruchsbescheid meiner Rechtsanwältin gelesen habe. Sag mal, Doris, ist es denn so, dass du gesundheitlich seit dieser Zeit wirklich sehr angeschlagen bist? Sehr. Ich bin jetzt auch seit Februar, seitdem das wieder mit dem Landesversorgungsamt läuft, bin ich wieder krankgeschrieben. Was für Symptome hast du? Welche Krankheiten plagen dich oder was? Ich habe wahnsinnige Rückenschmerzen. Mhm. Ich kann nicht sitzen, nicht liegen. Ständig innere Unruhe. Mhm. Kann nicht mit mehreren Leuten zusammen sein. Du kannst wahrscheinlich auch nicht schlafen. Nicht schlafen. Ja. Nichts. Und es kommt einfach keine Ruhe. Und wenn ich sage immer wieder, wenn ich sehe, wie es den Leuten geht, die eben Opfer von irgendwelchen Gewalttaten geworden sind. Mhm. Und wenn ich sehe, wie es den anderen Leuten geht. Den Täter. Ja, dann könnte ich verrückt werden. Bei der Gerichtsverhandlung hat der Täter wenigstens Reue gezeigt? Hat er gesagt, dass es ihm leid tut? Wir hatten eigentlich zwei Termine. Aber da die Richter gesehen haben, dass mich das alles ziemlich mitgenommen hat, haben sie das alles auf einen Tag verlegt. Also von früh um 9 Uhr bis fast 16 Uhr. Ja, und zum Ende wurde er dann gefragt, ob er noch was sagen möchte. Ja, er wollte sich entschuldigen bei mir. Mhm. Aber mit meiner Fassung war es dann zu Ende. Es war viel zu lapidar, ne? Ja, und ich habe ihm dann nur auch ein bisschen lauter gesagt, dass es für sowas überhaupt keine Entschuldigung gibt. Also es war ihm nicht anzumerken, dass er leidet darunter, dass er verzweifelt ist, dass er das getan hat? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich denke mal nicht. Wurde ihm das auch noch irgendwie angerechnet, zugute angerechnet, dass er unter Drogen stand? Ja. Wahrscheinlich, ja. Ne? Ja, klar. Ja, die Eltern haben mir, der Vater hat mir gesagt, als wir die Sachen aus der Wohnung und dem Keller geräumt haben, hat der Vater mir gesagt, dass ich schuld daran bin, dass mein Sohn tot ist. Dann habe ich gesagt, wie er das meint. Ja, wenn ich meinen Sohn besser erzogen hätte und mich besser gekümmert hätte, dann würde er noch leben. Wie kann man denn einer Mutter so etwas auch noch antun, nach all dem Unglück? Ja. Was sind denn das für Leute? Ich habe dem Vater dann nur gesagt, ich sage, wissen Sie, Ihr Sohn hat geschossen, nicht mein Sohn. Und dein Sohn ist tot? Ja. Hast du deinen Sohn nochmal gesehen? Ich durfte nicht. Es ist wahrscheinlich auch besser so. Ich habe meinen Sohn anderthalb Wochen, bevor das passiert ist, gesehen. Glücklich, in voller Lebensfreude. Und so habe ich ihn auch in Erinnerung behalten. Hast du noch Kontakt zu der Freundin von ihm? Nein, sie hat mit gar niemandem mehr Kontakt. Ich habe noch zu verschiedenen Freunden Kontakt, aber sie hat sich total abgekapselt. Sie möchte das nicht. Ich höre da so raus, was du also erzählt hast, dass du mit deinem, dass du nicht verheiratet bist oder dass du mit deinem Mann nicht zusammenlebst und mit dem Vater. Wir leben seit August 96 getrennt. Weil ich das einfach alles nicht mehr konnte. Ach so, das heißt, dass auch eine Folge dieses Unglücks, dieses Verbrechens ist, dass eure Ehe kaputt gegangen ist? Ja. Ich bin mit dem Ganzen einfach nicht mehr klargekommen. Also dein ganzes Leben ist auch zerstört und zusammengebrochen? Ja. Ja. Und im Prinzip hat mich eigentlich nur meine Arbeit, aber hauptsächlich meine Tochter hochgehalten, ne? Weil ich immer gesagt habe, ich muss für mein Kind da sein. Ist deine Tochter, wohnt die noch bei dir im Moment? Sie wohnt bei mir, ja. Und was machst du vom Beruf oder hast du vom Beruf gemacht? Ich bin Angestellte im öffentlichen Dienst. Und das ist ein Job, der dir Spaß gemacht hat und wo du auch so Kraft rausgeholt hast? Ja, meine Kollegen haben mir sehr viel geholfen zur damaligen Zeit. Und das war eigentlich auch das Beste, was ich... Ich bin dann 4 Wochen später wieder arbeiten gegangen. Ich musste auf andere Gedanken kommen. Ja. Aber jetzt bin ich eben seit Februar schon wieder zu Hause. Ja. Du, das ist so schlimm, was du da erzählst. Da gibt es kein tröstendes Wort. Ich kann dir nur sagen, dass ich zutiefst betroffen bin von dem, was du da erzählt hast. Und wahrscheinlich alle Leute auch, die jetzt zugehört haben, weil das so, so schlimm und so traurig ist. Und so eine Kette von schlimmen Dingen ja mit sich gezogen hat. Und wir alle, ich glaube, ich spreche jetzt im Namen von 99% aller Menschen, die zugehört haben, empört sind, dass so jemand so schnell schon wieder freikommt. Ja, aber das ist ja allgemein immer so, ne? Ja, in den meisten Fällen leider Gottes. Ja. Aber wenn man das an einem solchen konkreten Fall hört, ist die Wut umso größer. Ich hab früher immer gesagt, man soll nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Aber nachdem ich das jetzt alles am eigenen Leib gespürt habe, ich sage immer, ich bin jetzt auch für die Todesstrafe. Da, wo es hundertprozentig nachgewiesen ist, dass derjenige der Täter ist ich bin jetzt auch schon so weit. Doris, ich möchte dir dringend jetzt auch raten und anbieten, dass du mit meiner Psychologin auch redest. Es gibt für das, was geschehen ist, keinen Trost. Aber es gibt vielleicht ein paar Möglichkeiten, dass du ein bisschen wieder auf den Boden kommst, du ein bisschen stabiler wirst. Ja, das möchte ich auch unbedingt. Ja, und da kann die Anna, sehr nette Kollegin heute Nacht hier bei mir, kann dir vielleicht ein bisschen helfen. Okay. okay. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ich danke dir. Und auf Wiederhören, du. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1:39:50 und wir machen eine ganz kleine Pause. Nur 40 und 30 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute noch kein festes Thema. Das heißt, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, könnt ihr bei mir hier anrufen. Eine kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111 und die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Das ist übrigens diese Woche die letzte Sendung. Morgen ist der Feiertag hier in Nordrhein-Westfalen und Freitag fällt die Sendung aus. Heute die letzte Ausgabe von Domian in dieser Woche. Ich bin jetzt verbunden mit Ricarda. Und Ricarda ist 65 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Ricarda. Erstmal das übliche Lob für dich und dein reizendes Team. Vielen Dank. Wir freuen uns immer, auch wenn wir es ganz oft hören. Ich muss es auch anbringen. Vor allem, nachdem ich auch mit Michael und vor allem Young gesprochen habe. Das sind meine Mitarbeiter im Hintergrund, ja. Das weiß ich ja eben. Ich hatte nämlich fast Mut verloren anzurufen. Ja. Mein Thema ist doch nicht so schlimm, wie das gerade vorherige. Das ist furchtbar. Ja, das hat mich mehr aufgeregt als meine eigene Sache. Ja. Es ist so traurig und so entsetzlich. Man kann nicht begreifen, sowas. Ne? Und dann diese Urteile unserer Gerichte. Mhm, das begreift man gar nicht. Und ich höre es immer wieder hier in dieser Sendung. Immer wieder. Ja, furchtbar. Ich höre jetzt, ich bin seit 1. März bin ich Rentnerin und deswegen kann ich es mir erlauben, auch nachts nicht zu hören. Ja. Beziehungsweise auch zu sehen. Das ist nämlich schön. Ja. Um was geht es denn? Weswegen hast du angerufen? Ich habe zwei Gründe, weswegen ich anrufe. Du freust dich immer, habe ich gemerkt, wenn ältere Leute mal anrufen. Sehr, ja. Das höre ich ja jetzt nun mal. Ja. Ja, und mein zweites Thema ist, ich bin vergewaltigt worden. Und das in meinem hohen Alter. In deinem Alter? Jetzt kürzlich oder liegt es schon ein bisschen zurück? Nein, heute vor 3 Wochen, am 22. Mai. Wie ist es passiert? Wo war es? Ein Nachbar bzw. ein Ehepaar aus meinem Haus. Wir kennen uns seit auch 15, 18 Jahren. Wir haben ein wunderbares Verhältnis. Ich bin mit der Frau auch befreundet. Die ist zwar 16 Jahre jünger als ich, aber wir verstehen uns fantastisch. Mhm. Jeder hilft jedem. Ich bin nämlich leider seit 3,5 Jahren auch noch gehbehindert, 60%, schwer beschädigt, ja. Lebst du alleine, Ricarda? Ich lebe alleine, ja. Mhm. Und bei uns hier unten ist eine Gaststätte. Ich gehe eigentlich ganz wenig, weil ich zu Hause bin, noch raus. Wenn es hochkommt, einmal in der Woche einkaufen, das lasse ich mir nicht nehmen. Mhm. Autofahren kann ich noch gut, besser als laufen. Mhm. Und dann treffen wir uns schon mal unten in der Gaststätte. Mhm. Und da waren wir auch und da ist die Nachbarin, die war müde, dann ist die eher hochgegangen und wir waren noch vielleicht eine halbe Stunde da unten oder es war auch gar nicht so spät, vielleicht 9:30, für mich allerdings spät, ja. Mhm. Und dann sagte er, ich bring dich gleich noch auf. Ich sag, das brauchst du nicht, ich habe einen Aufzug. Nee, sagt er, ich bring dich bis in die Wohnung, damit du gut da ankommst. Mhm. Wir hatten beide was getrunken, das heißt, ich nicht so viel, er aber sehr viel, habe ich hinterher mir gedacht, aber ich glaube, das war es auch nicht. Ja, und dann musste ich ganz schnell auf Toilette, ich sage, geh bitte schon mal durch. Ach so, er fragte noch, sagt er, hast du denn noch eine Viertelstunde Zeit, ein bisschen zum Klönen? Mhm. Ich sag, natürlich, so spät ist es ja noch nicht. Er ist auch über 60, ne? Er ist 62. 62, mhm. Mhm. Und sie ist 49. Ja. Ja, und dann bin ich ganz schnell auf Toilette und als ich reinkam, er war bei mir hier in der Wohnung auch 2-3 Mal so als Gast, aber mit seiner Frau und so, ne? Wie gesagt, ich bin mit der Frau mehr befreundet. Mhm. Wir klönen sehr viel zusammen. Ne? Und als ich von Toilette kam, da hatte er schon aus dem Eisschrank ein Glas Sekt geholt, Gläser und alles. Nur hier habe ich auch nichts weiter gesagt, ich bin auch sehr gastfreundlich. Mhm. Warum nicht? Mhm. Ja, und dann hat es gar nicht lange gedauert, dann ist er, erst hat er einen Sessel und ich auf der Couch gegenüber gesessen und dann ist er rübergekommen. Ich sag, bleib doch bitte drüben, können wir uns genauso gut unterhalten. Aber da wurde es dir schon mulmig, als er auf die Couch kam. Nee, normalerweise, ich habe noch nie irgendwas, ich habe ihm auch nie Avancen gemacht, ja. Gut, so vor 15 Jahren ungefähr, er war früher immer auf Montage, der ist Maschinenbauingenieur. Na, ich meine, wenn man so sagt, du kannst doch auch da sitzen bleiben, dann ist man ja schon so ein bisschen irritiert, ne? Das ist für mich normal, ja, dass man gegenüber sich sitzt. Mhm. Wann wurde er denn dann zudringlich? Dann ist er hier rübergekommen, wurde zudringlich. Ich habe ihn erst gebeten und dann nachher, ach, stell dich nicht so an, und dann wurde er wirklich ganz massiv und hat mich im wahrsten Sinne des Wortes vergewaltigt, ja. Also ich konnte nichts machen. Ist ein Mann von 1,90 Meter. In deinem Wohnzimmer auf deiner Couch? Richtig, genau. Hat er dich auch bedroht währenddessen? Hat er dir den Hals gedrückt oder hast du Angst? Nicht, ich habe auch Angst gehabt zu schreien. Der Mann, der ist ja einfach kräftiger. Ich wollte aber auch nicht die Nachbarschaft aufwecken, ja. Mhm. Und vor allen Dingen, ich wollte auch nicht, dass seine Frau oder dass irgendjemand mitkriegt. Mm. Das ist mein größtes Problem nämlich gewesen. Ich habe dann bis morgens, er ist danach auch gegangen. Ich hatte vorher schon von seiner Frau erfahren, dass er einen sexuellen Notstand hatte. Aber ich wäre nie darauf gekommen, dass der mich da irgendwie missbrauchen würde. Hat er dir angedroht, dass er irgendetwas tut, falls du das sagst? Oder? Nein. Gar nichts. Ich erzähle dir gleich den zweiten Teil, der ist noch ungeheuerlich, das sind meine Begriffe, ja. Wie gesagt, danach ist er auch gegangen und ich habe natürlich nicht schlafen können. Ich habe hier nur gesessen, habe geheult, überlegt, gehst du zur Polizei? Mhm. Ich dachte, nein, dann mache ich die Erde womöglich ganz kaputt und so. Mhm. Ich schade dann nur der Frau und das tut mir einfach viel zu leid. Mhm. Und was er mir angetan hat, ist nicht mehr rückgängig zu machen. Ja, ja. Das ist immer passiert. So. Ich habe natürlich furchtbar mit mir kämpfen müssen. Ich bin an für sich sehr introvertiert geworden, seitdem ich die Krankheit habe und auch nicht mehr arbeiten und so. Und dann die Woche drauf, den Dienstag, trafen wir uns auch alle drei unten wieder zusammen. Das war abends so 5-6 Uhr, nachdem ich eingekauft hatte. Und da war seine Frau mal eben auf Toilette gegangen und wir saßen alleine an der Theke. Und die anderen Leute, die waren etwas entfernt, die konnten also normales Gespräch nicht mithören. Und da sagte er auf einmal, ich komme gleich wieder rauf. Ich habe ihn erstmal ganz entgeistert angeguckt. Ich sage, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Doch, sagt er, ich möchte mit dir schlafen. Du siehst so süß aus, sagt man, das voll in meinem Alter, ja. Na gut, vielleicht sehe ich auch noch ein bisschen besser aus als andere mit in dem Alter, aber ist egal. Wie gesagt, er wollte mit mir schlafen, da habe ich gesagt, wenn du nicht sofort aufhörst, ich schreie das ganze Lokal zusammen und schreie laut raus, was du mit mir gemacht hast. In dem Moment kam auch seine Frau zurück und dann war er ganz ruhig. Und seitdem ist Ruhe. Seitdem ist Ruhe, ich habe ihn noch mal kurz gesehen. Ja, das ist natürlich alles ganz kompliziert. Du kannst ja mit diesen Leuten nicht mehr entspannt verkehren. Du kannst ja eigentlich auch nicht entspannt mit der Frau dich treffen, ne, nach dem, was vorgefallen ist. Das ist so was Schlimmes. Ich kann so schlecht lügen. Und das ist auch der Hauptgrund. Ich habe keinen Menschen gehabt, mit dem ich reden konnte. Du hast es noch keinem erzählt bisher. Nein. Michael war das erste vorgestern, ja, dem ich das erzählen konnte. Und dadurch war ich schon erleichtert. Und wollte auch eigentlich mal anrufen, weil ich ja schon mal losgeworden bin. Jetzt ist ja die Frage, Ricarda, willst du vielleicht doch irgendetwas tun oder willst du es so auf dem Ganzen beruhen lassen? Ich warte jetzt ab, wie er sich verhält. Mhm. Im Moment ist er bis übers Wochenende noch weg, ist er gar nicht da. Mhm. Da bin ich mit der Frau eher alleine, die kommt zu mir rauf oder ich zu ihr runter, sie kommt meistens zu mir. Wenn ich das noch einmal versuchen würde, dann nehme ich keine Rücksicht mehr. Würde ich auf jeden Fall auch so sagen. Ja. Obwohl wahrscheinlich dann alles am Brodeln ist. Er wird es abstreiten und dann steht Aussage gegen Aussage. Aber dennoch, dann hast du es nicht so, diese Belastung auch auf dir. Seitdem bin ich krank. Das glaube ich, das glaube ich wirklich. Und diese Dreistigkeit, dass er dir das dann nochmal so angeboten hat. Was heißt angeboten? Gesagt, ich komme. Ich habe gedacht, er war so betrunken, er weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat, ja? Was für eine Diskriminierung, wie ein Stück Dreck behandelt er dich. Genau, ne? Wenn wir nicht so, ich sag ja, also befreundet ist Frieden, aber wir kennen uns so lange und ach, wir sind auch schon zusammen weggefahren. Mhm. Ich wollte jetzt auch mit der Frau und dem Enkel in Urlaub ziehen. Lass mich noch was fragen. Wenn er jetzt nicht nochmal eine Aktion startet, dann versuche ich alles in mich weiter reinzufressen. Aber wenn er das nochmal versucht, dann kann ich das nicht mehr. Mhm. Ich würde auch mal erstmal, ich bin auch nicht so ganz sicher, ob es jetzt gut ist, dass du alles in dich hineinfährst, Ricarda. Du bist ja doch auch ein sensibler Mensch und introvertiert, wie du gerade beschrieben hast. Das kann ja nur auch in deinem Alter, du bist auch nicht so gesundheitlich so ganz fit, schon üble Folgen haben. Aber was soll ich denn machen? Warte doch mal noch ein bisschen ab und beobachte mal, wie das so in dir, wie sich das weiterentwickelt und ob du da sehr viel oft dran denken musst. Dann würde ich es letztendlich doch raus tun, rausschreien. Bekannt machen. Ich habe zwei Schwächen. Das bist du einmal, ja, deine Sendung. Und die zweite ist, ich sehe unheimlich gerne Krimis. Ja, ja. Vor allen Dingen die Alten, der Alte und und also Sachen, ja. Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. Mhm. Ich bin ja der Auffassung, wenn du mich oft siehst, weißt du das ja. Ich bin der Auffassung, dass man eigentlich solche Sachen nicht runterschlucken darf. Dass man das immer rauskehren muss. Selbst wenn weniger an mich als mehr an die Frau, ja? Ja, aber egal. Wer weiß, was der mit der Frau auch anstellt und was er der vorlügt. Vielleicht ist es ja sogar gut, vielleicht ist sie dir letztendlich ja sogar dankbar, wenn sie erfährt. Ich weiß es nicht, wenn sie erfährt, was da abgegangen ist. Nein, ich glaube, er ist zu feige dazu. Mhm. Nee, das hat also ich finde, Rücksicht. Sie ist ein sehr extrovertierter Mensch. Wenn die das wüsste, wenn die was ahnen würde, die wird das direkt sagen, ja? Ricarda, dennoch, ich finde, zu viel Rücksichtnahme gerade in solchen Fällen ist nicht in Ordnung. Du schadest ja nur dir selbst damit. Du machst dir dein Leben, du grübelst und zermürbst dich selbst damit. Aber Domian, die Frau ist eigentlich der einzige Mensch, den ich noch habe. Ich bin ganz alleine. Ich habe ziemlich viele andere Sachen hinter mir. Das wird zu weit jetzt führen, ja? Familiäre Sachen und auch Freundschaften, die nicht auf Männer nur bezogen sind, sondern auf Familien und so, ja. Wo ich gedacht habe, ich stehe mich finanziell eigentlich nicht schlecht, ja. Ich kann mir gut helfen, ich bin nicht reich, aber ich wollte anderen auch gerne helfen. Ich bin nur ausgenutzt worden. Ich würde gerne auch noch eine Meinung von einer Frau dazu hören und vor allen Dingen von einer fachkundigen Frau. Rede doch mit Anna, mit meiner Psychologin auch noch mal jetzt darüber. Ja. Was sie meint. Ich meine, das kann ja nicht schaden, auch ihre Ansicht noch zu hören. Hat sie das mitgehört oder muss ich ihr nochmal alles sagen? Ich weiß jetzt nicht, ob sie alles mitgehört hat. Du kannst es ja grob vielleicht nochmal zusammenfassen, wenn sie es nicht gehört hat. Ja. Ne? Weil sie gerade beschäftigt ist, vermutlich mit Doris. Aber wir rufen dich auf jeden Fall gleich noch an heute Nacht. Das ist prima. Vielleicht kann sie mir doch noch einen Rat geben. Ja. Ach ja, also es ist so schwer. Aber ich wollte es nur einfach mal los. Mhm. Ja? Das tut ja auch schon mal was gut. Sprechen? Ja. Liebe Ricarda, alles Gute von Herzen. Danke, Domian. Und dir noch bei den viel Glück für deine Sendung. Dankeschön. Ich werde jede Nacht gucken. Das ist sehr lieb von dir. Ach, tschüss. Tschüss, Ricarda. Tschüss. Andreas, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Andreas, dein Thema. Ja, mein Anruf ist initiiert durch den ersten Anrufer der Sendung. Haben die Fernsehzuschauer, glaube ich, nicht mitbekommen. Der Dirk, der erzählt hat, dass er in eine Prostituierte verliebt ist. Genau. Und er damit Schwierigkeiten hat, dass sie weiter als Prostituierte arbeitet. Ne? So will ich es mal zusammenfassen. Genau. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich war 5 Jahre lang mit einer zusammen. Mhm. Die hat allerdings nur in den ersten Wochen noch in dem Job gearbeitet. Ich habe sie also nicht im Job wie er kennengelernt, sondern außerhalb, unabhängig davon. Mhm. Und sie hat mir das dann verheimlicht und nach habe ich das dann rausbekommen, beziehungsweise noch nicht so konkret, sondern so meine Vermutungen gehabt. Und irgendwann ließ es sich dann nicht mehr verheimlichen und sie hat mir das dann in einer reifen, von beiden Seiten tränenreichen Szene gestanden. Mhm. Und letztendlich war klar, dass sie unter den Bedingungen nicht mehr in dem Job arbeitet. Wie lange hatte sie denn vorher in dem Beruf gearbeitet? Oh, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht so genau. Das weißt du gar nicht genau. Monate. Ja, das ist schon sehr lange her, die Geschichte. Ja. Also wir sind schon etliche Jahre nicht mehr zusammen und waren halt 5 Jahre lang zusammen. Aber immerhin, es hat 5 Jahre denn gehalten. War das denn für dich sehr schwierig, auch wenn sie aus dem Job wieder rausgegangen ist, die Vorstellung allein, sie hat schon mit so vielen anderen Männern Sex gehabt für Geld? Einfach war das ganz bestimmt nicht. Aber ich denke mal, es wäre unmöglich gewesen, Ja, dass sie in dem Job bleibt. Also das hätte ich mit Sicherheit nicht ertragen. Also ich habe schon mit einigen Huren gesprochen, die ihre Beziehungen haben und die sagen mir, dass die Männer das trennen können. Ich könnte es auch nicht trennen. Das ist für dich auch. Das kann niemand, der ernsthaft in einen Menschen verliebt ist, trennen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Also würdest du auch sagen, das habe ich dem Dirk ja vorhin auch gesagt, wenn die Liebe wirklich stimmt zwischen den beiden und von ihrer Seite aus auch, wird sie es freiwillig aufgeben. Meinst du das auch so? Ich denke schon, ja. Mhm. Also, weil der Beweggrund, warum sie den Job macht, der kann ja eigentlich nur das Geld sein. Mhm. Ich meine, das ist verständlich irgendwo, dass Menschen in Situationen sind, in denen ihnen dann das Geld sehr wichtig ist und so weiter. Aber es kann auf keinen Fall wichtiger sein als die Beziehung zu jemandem, den ich wirklich liebe. Und dann ist denn diese Freundin, deine Freundin, mit der du dann 5 Jahre zusammen warst und ihr euch dann getrennt habt, nachdem ihr euch getrennt habt, wieder in diesen Job zurückgegangen? Weißt du das? Nein, das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Meines Wissens nicht. Ja. Andreas, das war so eine Rückmeldung zu dem ersten Anrufer heute. Von deiner Seite aus. Ja, sozusagen. Okay, dann danke ich für den Anruf. Bitte. Und schöne Grüße, alles Gute. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. Gute Nacht. Britta, 24 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Britta. Dein Thema? Mein Thema ist höllische Nachbarn. Höllische Nachbarn? Ja, du kennst vielleicht die Sendung, die auf RTL? Nee, kenn ich nicht. Nein? Ist das eine Serie? Das ist eine Serie, ich gucke ganz selten Serien, hab keine Zeit zu. Die so einen ganz realen Bezug hat zum Thema Nachbarschaftsstreit. Ah. Ja, also ich muss ein bisschen weiter ausholen. Nee, nicht so ganz weit ausholen, wir haben nicht mehr so ganz viel Zeit. Ich lebe mit meiner Mutter in einem Zweifamilienhaus. Ja. Und in der obersten Etage wohnt eine Dame seit November mit 3 Kindern und die macht uns das Leben zur Hölle. Also so 1-2 Mal die Woche die Polizei ist nichts. Ach du liebe Zeit. Heute war die Polizei auch da. Heute hat sie in dem gemeinsamen Garten, der aber geteilt ist, wo jeder seine Hälfte hat, hat sie also Blumen systematisch zertrampelt. Mhm. Und was mich eigentlich ärgert, ist, wir waren zwar beim Anwalt und das läuft auch seinen Weg, aber im Prinzip ist man doch ziemlich allein gelassen. Die Wohnungsgesellschaft fühlt sich im Prinzip nicht zuständig. Aber wo entzündet sich denn der Streit zwischen den beiden Parteien, der Frau mit den 3 Kindern und euch beiden? Indem diese Frau neidisch ist. Auf euch? Ja. Auf was ist sie neidisch? Dass zum Beispiel der Garten gepflegt ist, also bei uns, dass wir, ja, ich sag mal, sauber und ordentlich sind, was sie nicht ist. Mhm. Dass sie mit Leuten keinen Kontakt bekommen hat, nachdem sie hierher gezogen ist. Mhm. Gab es denn am Anfang mal eine kurze Phase, vielleicht von ein paar Wochen, wo es funktionierte oder wo ihr euch auch unterhalten habt und mal zusammengesessen habt, vielleicht einen Kaffee getrunken oder so? Überhaupt nicht. Gar nicht. Es war von Anfang an war schlechte Stimmung, ja? Sie hat nach dem 3. Tag, nachdem sie hier eingezogen ist, nachts Löcher schon in der Wand gebohrt. Also. Oh, das ist natürlich die Hölle, ne? Vor 4 Wochen hat sie einen Knaller gerissen, oder lass es 5 Wochen sein, dumm, ich weiß es nicht. Im Außenbriefkasten hat sie eine Rasierklinge reingeklebt. Mhm. Und der Anschlag war halt eigentlich mir oder meiner Mutter. Mhm. Das hat der Briefträger reingepackt, sich 2 Sehnen durchgeschnitten. Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. Ist es denn nachweisbar? Es ist nachweisbar. Ja? Die Polizei hat das zur Anzeige gekommen, die Behörde hat, also die Post hat es auch zur Anzeige gebracht. Kann man nachweisen, dass sie das gemacht hat? Wie kann man das nachweisen? Indem das in ihrem Briefkasten war, nachdem sie das auch zugegeben hat. Ach so, ich meine, das ist ja schon mal ganz gut. Das ist schon mal, habt ihr ja was in der Hand gegen sie, ne? Wenn ihr solche. Nur du, mir weißt du, was das Schlimmste ist? Dir hilft keiner. Nee, und das macht die Lebensqualität kaputt, ne? Ja. Vor allem, wenn du in einem Zweifamilienhaus wohnst. Klar, das ist ganz schlimm. Dir hilft kein Mensch. Es gibt für alles, ich sag mal, gibt es Notdienst, was weiß ich, einen Ansprechpartner, aber dafür absolut nicht. Also, wie soll es jetzt weitergehen? Habt ihr Beschwerden weiter am Laufen bei der Wohnungsgenossenschaft? Ja, jetzt durch einen Anwalt seit 2 Wochen. Mit der Drohung einer Mietsminderung, wenn der Vermieter nichts macht. Aber sowas kann einem das Leben verdammt schwer machen. Ne? Ja, weißt du, was das für ein Gefühl ist, wenn man durch den Türspion gucken muss, um ungefährdet durchs Treppenhaus zu gehen? Sie hat mich also schon angegriffen und sie spielt die ganze Nacht Akkordeon, sie wäscht die ganze Nacht Wäsche. Horror ist das. Ich bin kein Mensch, der mit dem Ohr an der Wand liegt. Aber weißt du, was mich ärgert? Du bist so allein gelassen. Dir hilft kein Mensch. Die Polizei hat keine Macht. Seid ihr im Mieterbund? Habt ihr da schon Kontakte aufgenommen? Nein, haben wir nicht. Das wäre aber vielleicht auch mal eine ganz gute Sache, ne? Also wir haben sofort den direkten Weg zum Anwalt. Jetzt ist die Sendung leider zu Ende. Ich kann nur dir sagen, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass das mega ätzend ist, was euch da passiert. Ja. Und wenn es so stimmt, wie du es gesagt hast, hoffe ich, dass ihr die Frau bald loshaltet, ne, dass die auszieht. Ja, also das ist auch darauf, wo der Anwalt plädiert. Ja. Liebe Britta, grüß die Mama herzlich von mir. Ja, mach ich. Alles gerne. Gute. Und danke, dass du uns so schöne Stunden mit deiner Sendung hast. Sehr lieb von dir. Tschüss. Alles klar. Tschüss, Domian. So, meine Lieben, das war's für diese Woche schon. Weil wir morgen ja Feiertag haben und Freitag fällt die Sendung aus. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Kerstin Klinger, Thorsten Palut, Pamela Koppay, Michael Schrezenmeier und Anna Hüsch. Wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. Nächste Woche wieder mit einer freien Telefon-Talkshow. Ich wünsche euch schöne Tage und alles Gute. Bis nächste Woche. Ciao.